Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bzw. uns abruft und bei der neuen Frei-Raus-Folge wieder am Start seid. 2 Wochen sind wieder her und ja, wir nehmen heute wieder eine neue Episode auf. Es ist der 11.6., der Benny ist natürlich auch wieder da. Guten! Und ja, die Temperaturen sind wieder tropisch bei uns, wie auch bei der letzten Folge. Was uns allerdings nicht davon abhalten soll, dass wir uns hier gerade thermisch isoliert haben, um die neue Folge aufzunehmen. Wie geht's dir, Benny? Wir haben uns das Wochenende nicht gesehen. Ja, ich komme direkt vom See. Oder ich war heute Mittag beim See. Es war schön, ich habe mir einen ordentlichen Sonnenbrand geholt. Wer hätte gedacht, dass wenn man ohne Sonnencreme sich in die Sonne legt, dass das dann für Sonnenbrand sorgt? Ja, bei knapp 30 Grad war das kaum zu erwarten. Ja, da ja, hast du wieder mit deiner vollen Hirnkapazität mit. Nee, ich lag nur eine Dreiviertelstunde oder so in der freien Sonne. Ansonsten lagen wir im Schatten. Ach so. Also ja. Anscheinend reicht. Aber der ist schon ganz schön garstig, die Sonne, ja. Ja, ich habe es auch wirklich gemerkt, wie es wirklich auf dem Gesicht gebrannt hat. Ich dachte irgendwie, oh Gott, was ist es? Irgendwie, als ob mir einer mit einem Gasbrenner ins Gesicht sprüht oder so. Es hat dir den Pelz weggebrannt. Es hat dir den Pelz weggebrannt. Aber sonst, das Wasser war angenehm kühl mit 17, 18 Grad. Das war richtig geil, da reinzuspringen. Ja, das war super. Okay. Also ich bin ja eh ein großer Seefan und nicht so der Freibadmensch. Kann ich auch unterschreiben, finde ich auch irgendwie chilliger. Ich fand's richtig geil. Und ja. Ich würde am liebsten jetzt immer noch da sein, aber wichtige Aufgaben erwarten uns hinterm Horizont. Meinst du jetzt die Aufzeichnung der Episode zum Beispiel? Ja, richtig. Und ja, entsprechend sommerlich bin ich auch noch gekleidet. Ich habe doch meine Badehose an. Sag mal so, die Stimmung ist super. Ja, soweit alles super. Bei dir? Ja, alles gut. Ich war ja am Wochenende, wie gesagt, nicht hier bei uns in unserer schönen WG. Erstmal Wasser trinken, wie geil. Ja, trink du mal einen Schluck Wasser. Ich habe auch gerade, vielleicht ist es meine Aussprache ein bisschen schlecht, ich habe gerade so einen Pfefferminzbonbon im Mund. Ja, ich war in der Heimat, meine Mutter hatte Geburtstag, da muss man dann natürlich mal die Sabine. An dieser Stelle möchte ich mal die Gelegenheit ergreifen, um Sabine recht herzlich zu danken für das, was sie da vor 24 Jahren produziert hat. Ja, ich danke auch dafür, ja. Ach so, du dankst deiner Mutter dafür, dass es dich gibt. Ja. Ist aber schon ziemlich narzisstisch, oder? Ich wollte gerade fragen, hat das wieder narzisstische Züge? Definitiv. Ja. Naja, gut. Nee, war schön, war ein lustiger Familienabend und danach noch mit meinem besten Kumpel um die Häuser gezogen. Wurde wieder spät und ja, dementsprechend habe ich heute dann auch erstmal ausgeschlafen und mich dann irgendwie in den Zug wieder hierher zurück zu dir gerobbt. Die Hilfeschreie der jungen Frauen wurden in der ganzen Bundesrepublik aufgenommen. Ja, also Eltern haben ihre Kinder weggesperrt. 8 bis 9 Übergriffe habe ich mir geleistet in der Zukunft. Aber anscheinend würden sie bis jetzt noch nicht aufgezeichnet, weil auf deinem Führungszeugnis, das du ja am Freitag erhalten hast, ja, du weißt ja, Korruption ist alles. Also auch in Deutschland wieder ein großes Thema. Hast du Geld, hast du Macht. Nur, dass du kein Geld hast. Ach so. Ja, nee, ich habe mein Führungszeugnis beantragt und es ist nichts drin. Also steht keine Eintragung. Also bin auch ein bisschen überrascht gewesen, um ehrlich zu sein. Aber ganz ehrlich, ich finde, wir sollten dagegen was tun. Ich finde, es ist eine Frechheit, dass bei dir kein Eintrag drin steht. Ja, sieht doch irgendwie traurig aus. Es ist eigentlich so ein leeres Blatt. Also, ja. Wollen wir uns nicht mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein Crowdfunding irgendwie finanzieren, dass du irgendwas Kriminelles machst, das dann auf dein Führungszeugnis kommt? Irgendwie, keine Ahnung, was steht auf so ein Führungszeugnis eigentlich? So Steuerbetrug? Zwangsprostitution, Kinderarbeit, keine Ahnung, was steht da so drauf? Ich hatte von meinem Arbeitgeber so eine Liste, was da quasi alles für Straftatbestände aufgeführt sind. Mhm. Aber es ging halt hauptsächlich, da es im sozialen Bereich ja ist, der Beruf, geht es hauptsächlich um eben Sachen wie Menschenhandel, Misshandlung von Kindern, so in die Richtung. Das heißt also, du darfst nicht illegal Minderjährige hier nach Deutschland holen und sich da Zwangsarbeit. Genau, ich war auch überrascht. Ach so, okay. Finde ich aber merkwürdig, weil verstehe ich nicht. Aber die Frage ist, ich habe letztens geguckt, in China ist das Arbeitsalter für Erwachsene Alter, also für das Erwachsenealter mit 14 Jahren angegeben. Ja, da ist man ja auch schon erwachsen anscheinend. Ja, eben. Und dann kann man ja auch ganz regulär arbeiten. Ja, wenn du ist halt doch voll scheiße. Sagst, die 14-Jährigen sind erwachsen, dann hast du keine Kinderarbeit. Macht Sinn. Ja, eben, ganz genau. Und deswegen finde ich das scheiße vom deutschen Staat, wenn in China der 14-Jährige arbeiten darf und ich hole mir jetzt den 14-Jährigen Chinesen nach Deutschland, dann breche ich doch ein Gesetz. Was soll denn das? Ja, also, du meinst, wenn du den dann hier auch beschäftigen würdest. Ja, wie soll denn das die deutsche Wirtschaft machen? Klar, sie muss doch outsourcen. Klar, also, ne? Ja, aber vielleicht nicht an 14-jährige Kinder. Also ich sehe da mittelfristig kein Problem. Die Leute werden ja auch immer älter und ich sag mal, früh übt sich. Ja, und das Schöne ist... Ich bin gerade nicht im Modus, über Kinderarbeit zu reden. Ich weiß auch nicht. Ich habe aber schon gesagt, ich glaube, es wird eine lustige Episode. Wir haben kurz ja eben schon gequatscht. Ich habe gesagt, das ist so, wenn wir uns jetzt das Wochenende nicht gesehen haben, das ist irgendwie so, wie wenn man eine Zeit lang das Zölibat lebt, ja. Also das ist dann umso geiler, wenn man wieder endlich miteinander reden darf. Das erste Mal ist dann immer noch besser. Obwohl es kann auch ziemlich kurz sein. Das darfst du auch nicht vergessen, weil du so ekstatisch aufgeladen bist. Ja, wir lassen jetzt einfach 10 Minuten alles raus und dann war es das auch für heute. Kann gut passieren. Mal schauen wir mal, wo es uns heute hintreibt. Von unseren Emotionen und von unseren Gelüsten. Ja. Ich könnte überlegen, ob ich nochmal irgendwas Geistloses zu Kinderarbeit sagen möchte, aber ich glaube, das hat sich auch erledigt. Ich möchte da keinen Exkurs drüber führen, weil wir haben natürlich diese Woche ein ganz besonderes Bonbon für euch, weil am Freitag war er da. Er war in unseren heiligen Hallen. Er hat zu uns gesprochen, uns wurde gepredigt. Wir wurden Jesus erleuchtet. Christ. Die Reise hat begonnen. Preiset unseren Messias. Möchtest du noch weiter, oder? Nee, ich war mit meiner emotional aufgeladenen Rede war ich fertig. Okay, also wer es noch nicht verstanden hat, wir studieren an der JLU in Gießen und Martin Schulz war am Freitag zu Besuch. Martin! Ich wollte ihm schon... Martin. Kennst du das Video, wo er irgendwie sagt, jetzt ruf doch mal meinen Namen und dann rufen sie... Dann, ja, ganz schön armselig. Naja, wie gesagt, der war bei uns in der Uni und der Benni und ich haben uns das natürlich nicht nehmen lassen und haben uns das auch mal angeschaut. Ich wollte auch nach seinem Vortrag, wollte ich zu ihm hingehen, mein T-Shirt hochziehen und ihn bitten, dass er meine Brüste signiert. Aber ja, meine Idee war ja das Autogramm auf der Eichel, aber naja, Polizisten haben dann gesagt, stecken Sie bitte die Waffe weg. Oh Mann. Und heute sinkt für Sie das Niveau. Ja. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, wie fandest du es? Fandest du es gut? War es irgendwas Neues? Also ich fand's gut, weil ich Martin Schulz einfach persönlich mega abfeier. Ich meine, wir sind ja inzwischen in einer Phase der Politik angekommen. Feierst du seine Person ab oder was er vertritt? Oder also? Seine Position und seine Person. Okay. Also das Interessante ist ja, dass er es eigentlich geschafft hat, obwohl er ja eigentlich wie kein Zweiter für das Establishment steht, sich trotzdem so als neuer, also quasi als Newcomer zu präsentieren. Ja, also es ist irgendwie so ein bisschen auch die Rückkehr, weil, ne, er ganz war genau. Ja die ganze Zeit jetzt EU-Parlamentspräsident und dadurch ja irgendwie auch von der nationalen Ebene verschwunden, ne, und jetzt ist er ja quasi aus der EU zurückgekehrt in die nationale Politik, wenn man so will. Und deswegen, unser Messias ist gekommen, er hat uns die Wahrheit verkündet und die Wahrheit ist natürlich einfach die, so seine Botschaft oder sein Gebot, mit Europa werden alle Probleme gelöst. Ja, das war eigentlich, also ich muss sagen, ich fand es auch gut. Also ich kann mich auch mit seinen Visionen und Werten relativ gut identifizieren. Also natürlich für ein starkes Europa, seine Warnungen vor der AfD, dann, ja, keine Ahnung, alles, was er eben so angesprochen hat. Das ist ja schon ein relativ progressiver Politiker, ne? Also er will ja schon einen gesellschaftlichen Wandel, was man irgendwie bei anderen Etablierten nicht mehr so feststellt. Also so Status Quo ist gut und ne, die kennen mich, also wie und, was mir von ihm ganz besonders noch im Gedächtnis geblieben ist, ist da sein Spruch, den er relativ am Anfang gesagt hat. Der Freitag war, also kurz davor wurden die Wahlergebnisse in England bekannt und Martin hat dann gesagt, ja, die Wahlergebnisse waren ein Schlag ins Gesicht für die Brexit-Befürworter. Ja, und das fand ich, war eine klare Ansage. Fast am lautesten Applaus. Das war eine klare, deutliche politische Botschaft, die klar impliziert hat, was er von der ganzen Brexit-Bewegung hält. Ja. Und das fand ich richtig geil. Also, Ja, das so hat einen er ja Satz würdest oftmals du von. unterschrieben. Also ich meine, er hat ja nichts ausgelassen gegen FPÖ, gegen Front National, Jo. gegen AfD zu wettern. Also das hat er ja schon deutlich gemacht, dass das, ich glaube, als Dämonen hat er sie bezeichnet, die zwar momentan durch das Konstrukt der EU gebannt sind, Jo. aber wenn wir eben die EU in Frage stellen, dann eben auch ganz schnell wieder freigesetzt werden können, dass diese ultranationalen Gedanken irgendwie wieder das ganze Projekt umkippen. Ja, was für ihn ja auch, so hat er das ja dargestellt, auch schockierender Gedanke ist, mit dem er eigentlich niemals gerechnet hat, Das dass das stimmt. wieder so populär werden könnte. Wir hatten uns im Vorfeld ja auch schon drüber unterhalten, weil bei uns an der Uni fand das nicht unter dem Thema Wahlkampf statt, sondern das fand unter den Juso-Hochschuldialogen statt. Und dann war Martin Schulz eingeladen, wirklich als Redner, ich weiß gar nicht, wie das Programmpunkt heißt, irgendwie Europa, Chancen und Perspektiven oder so hieß Ja, das. es ging hauptsächlich, sollte es um Europa gehen, wobei Es es war dann im schon Endeffekt war breit es dann gefächert war, natürlich, ne? also ich fand im Endeffekt war es natürlich wieder die Wahlkampfveranstaltung, Ja, aber natürlich. Natürlich war das eine Wahlkampfveranstaltung. Ja, was ich vielleicht noch kurz zu der Rezension, zu der Veranstaltung noch sagen will. Also, wie gesagt, das fand ich alles gut. Und muss aber auch sagen, es war jetzt auch nicht wirklich Neues dabei, also was man jetzt auch nicht vorher schon gewusst hätte. Und was mich halt eben auch einfach stört und was ich glaube, was auch der Hauptproblempunkt der SPD ist, ist einfach die Programmatik dazu fehlt, diese Werte und Ziele umzusetzen. Also es gibt keine konkreten Ansatzpunkte. Er hat nie irgendwie deutlich gemacht, wie genau, mit was für einem Gesetz zum Beispiel das irgendwie in Gang treten soll. Und auch bei dem Thema Finanzierung war er auch wieder sehr so ausweichend, so ja, da sind wir gerade dran und Steuerprogramm stellen wir gerade noch auf, es steht noch nicht, so ja, okay, 3 Monaten ist Bundestagswahl. nein, die Frage ist halt wirklich, das Problem bei Martin Schulz ist, du kriegst nicht nur Martin Schulz, sondern du hast auch die SPD im Gepäck. Ja. Und dafür, wie du gerade eben gesagt hast, dass es 3 Monate vor der Bundestagswahl ist, ist die SPD im Programmentwurf ziemlich weit hinten dran. Ja, die Also, muss, also wenn langsam sogar müsste schon mal die was kommen, ne? Linke, wenn sogar schon die Gurkentruppen von der Linken es geschafft haben, heute ihr Wahlprogramm vorzustellen. Und da wirklich konkrete Sachen drin stehen. Also so konkret, wie man es in einem Wahlprogramm schreiben kann. Ja? Ja. Und die SPD hat es noch immer nicht auf die Reihe gekriegt. Also sorry, der Wahlkampf ist schon gelaufen. Ja, es ist, man hat wirklich, was ich auch, glaube ich, in der letzten Sendung schon gesagt habe, den Eindruck, dass die schon kapituliert haben irgendwie. Und das finde ich halt irgendwie traurig, ja. Ich meine, selbst wenn man davon ausgeht, dass man nicht wirklich Chancen hat, da Angela Merkel zu besiegen, ja, aber irgendwie so kampflos aufgeben, finde ich auch irgendwie scheiße, ja. Es kommen Ich halt habe so viele Punkte zusammen, wie er hat zum Beispiel ja auch wieder darüber gesprochen, dass er für die Gleichstellung von Homosexuellen ist, dass die eben auch die Ehe eingehen dürfen. Da frage ich mich, es ist eigentlich total überflüssig, dass die SPD diesen Punkt jetzt im Wahlprogramm wieder angehen muss, weil im alten Koalitionsvertrag, der vor 4 Jahren mit der CDU aufgesetzt wurde, wurde vereinbart, dass die Gleichstellung der Ehe zwischen Homosexuellen in dieser Legislaturperiode kommt. Und es wurde, glaube ich, habe ich letztens gelesen, über 200 Mal verschoben, dieser Gesetzesentwurf, weil sich die Union und da hauptsächlich dann die CSU natürlich da wieder quergestellt hat. Und dann denke ich mir so, was ist das für eine SPD, die halt den Koalitionsvertrag, die Punkte, die sie da einbringt, nicht mal durchsetzt, weil sie dann im Endeffekt doch wieder vor der Union kuschen muss und das ist halt einfach eine schwache Leistung, finde ich. Also Ja, also die Frage, die ich mir stelle, ist, ob, also ich möchte auf deinen Punkt gar nichts hinzufügen, sondern ich glaube, bei der SPD hat sich wirklich so eine Ohnmacht quasi breit gemacht, wo man gesagt hat, ah ja, komm, die 4 Jahre Merkel überleben wir auch noch und dann gucken wir, was passiert. Weil, man ist vielleicht sogar auch schon zufrieden, so kommen, es wird wahrscheinlich eh genau, wieder weil eine es wird große ja eh eine große Koalition. Koalition, eben Schwarz-Gelb reicht nicht, Schwarz-Grün wird auf Bundesebene nicht stattfinden. Und Rot-Rot-Grün auch nicht, das heißt, du hast wieder deine große Koalition und dann kann Schulz eigentlich auch entspannt bleiben, weil er wird dann eh Wirtschaftsminister oder Vizekanzler oder Ja, irgendeinen Job Außenminister. wird er dann schon bekommen, ja. Eben, Klar, aber ich weiß das. nicht, das ist halt so, also als junger Mensch finde ich das halt immer so, ne, man will ja irgendwie forschen, man will ja was bewegen in der Gesellschaft. Eine Gesellschaft muss sich ja immer in irgendeiner Art und Weise entwickeln. Ob das jetzt vor oder zurück ist, gesellschaftspolitisch, ist ja dann immer eine andere Frage. Aber momentan ist halt die letzten 2 Legislaturperioden mit der Großen Koalition und jetzt wahrscheinlich dann auch, sag mal, Jahr 8 bis 12, dann Nochmal eine große Koalition. Das hat alles irgendwas von so einem warmen Kokon, wo sie sich da einfach eingenistet haben Na und ja, niemand will da natürlich. raus. Weder Merkel noch die SPD. Also alle fühlen sich so wohl. Ich glaube, die Opposition findet es zwar ein bisschen scheiße, dass sie nur 2, 3 Minuten irgendwie reden Ach dürfen. Quatsch, ganz ehrlich, wie geht's denn dir dabei? Ich meine, je weniger du reden musst, desto zufriedener bist du. Also. Ja, kannst dann da rumsitzen und kannst auf dem iPad zocken oder sowas Ja, dann. eben. Also was sie Also. halt machen, diese Abgeordneten. Oder, keine Ahnung, Pornos anschauen während der Sitzung. Mir Ich hat weiß es mal ja ein nicht. Abgeordneter erzählt, also er ist nur im Parlament, der war im. Lass mich nicht lügen, ich meine. Genau, der war Vorsitzender vom Sportausschuss in der letzten Legislaturperiode. Und der Okay. hat mir erzählt, er geht eigentlich nur wirklich in den großen Saal, wenn er sonst eigentlich nichts zu tun hat. Also wenn ihm wirklich langweilig Ja, ist. Dann also als geht ich er. damals mit der Schule halt da war, im Bundestag haben wir auch eine Plenarsitzung uns angeschaut und da war einfach kein einziger Minister da. Also. Naja, ich meine, ich kann schon verstehen, die haben tagsüber was anderes zu tun, aber es wirft halt ein schlechtes Bild, wenn du an eine Parlamentssitzung denkst und da sitzen, keine Ahnung, 10 15 Leute. Abgeordnete, ja, genau. Also ich meine, zumindest, ich glaube, es war damals irgendein familienpolitisches Thema. Könne wenigstens irgendwie sich die Nahles mal hinsetzen oder so. Weißt du, was ich meine? Also. Ja, oder man lässt halt von irgendeinem Praktikanten die Grundzüge von den Reden zusammenfassen und sich auf den Schreibtisch legen. So wird es wahrscheinlich laufen Ah ja, dann. natürlich. Wenigstens lesen unsere Abgeordnete. Nicht wie der amerikanische Präsident, der vermutlich nicht lesen kann. Ja, also man weiß es nicht. Es gibt Indizien, die dafür sprechen. Aber auch unabhängig von der These, es ist doch wirklich traurig, wenn der US-amerikanische Präsident selbst offen sagt, dass er noch nie ein Buch in die Hand genommen hat und gelesen hat. Ich glaube, wie alt ist Donald Trump? 72 Jahre oder so? Also muss man überlegen, das ist eigentlich schon, also ist ein alter Mann, ja. Und Ja. er sagt offen und ehrlich in Interviews, er hat noch nie ein Buch gelesen. Und ja, also seine Informationen, um politische Entscheidungen zu fällen, die nimmt er dann auch aus dem Fernsehen. Und seine Tweets diktiert er auch. Ja, was glaubst du, wieso Amazon, Echo, Siri und Google Home alle so Zahlen anfangen? Weil Trump kauft sich die alle jetzt für seine ganzen Damit er gar Luxus-Immobilien, nichts mehr damit er können muss. überall das sprachsteuern kann. Es wurde auch nur für ihn entwickelt, bestimmt. Das Ja, hat er in klar. Auftrag gegeben, weil er so eine Eben. faule Socke ist und nicht lesen kann. Bestimmt kann er nicht Ah mal die ja. Uhr lesen, deshalb fragt er einfach, wie viel Uhr. Ah Ja, ja. Ich finde so muss das es sein. ist eine schlüssige Theorie. Ja, genau, wir waren mit Martin Schulz, haben wir eigentlich soweit alles wesentlich Aber uns von der, noch kurz ja? zu der Trump-Sache mit nicht lesen können. Also an der Stelle würde ich vielleicht kurz die Empfehlung aussprechen an die Hörer. Guckt euch mal das Video auf YouTube an. Trump proves he cannot read oder so heißt das Video, glaube ich. Es halt hält sich, wie gesagt, in Amerika ein bisschen als These, dass der Mann sehr schlecht oder vielleicht sogar gar nicht lesen kann. Und in dem Video soll das halt so ein bisschen bewiesen werden. Ist relativ amüsant zu schauen. Kann man danach halt selber sich irgendwie ein bisschen seine Meinung bilden. Eben, also keine Ahnung, wie hoch der Wahrheitsgehalt von dieser Information jetzt ist, aber ist auf jeden Fall interessant zu sehen, Es ist wie. jetzt kein Geheimnis, dass der Mann kein Intellektueller ist, also. Ganz genau. Also, sorry, er ist ein Vollidiot. Ist Ja, einfach so. natürlich, der Mann gehört wirklich einfach abgesägt. Und da sein Vizepräsident der Pence oder so, Ja, der ist ja genauso durch. lass mich nicht lügen. Doch, das ist der Mike Pence oder wie der heißt, oder? Mike? Ich weiß es nicht genau, Keine wer Ahnung, vorne Otto ist, aber das ist Penz, der keine Pence. Ahnung. Ja. Tatsächlich Mike Penz. Ja. Der gehört eigentlich genauso einfach Die sind halt beide abgesägt. durch, ja. Also die haben einfach nichts im Kopf. Aber ja, wie gesagt, ich denke auch, das wird vielleicht wirklich auf ein Impeachment-Verfahren rauslaufen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Vor 2 Tagen wurde Comey ja vor diesem Ausschuss vernommen. Und der hat ja Aufzeichnungen über Gespräche mit Trump und sonst was. Und wenn das mit dieser Objection of Justice oder wie das heißt, durchkommt, Obstruction of Justice, genau, durchkommt, also die Vermutung, dass Trump ihn einfach gefeuert hat, weil er Angst hatte, dass er ihm auf die Schliche kommt, dann denke ich, entsteht da in einem Impeachment-Verfahren wirklich nicht viel dahinter. Die Frage ist halt natürlich, Ich habe keine Ahnung. wie schnell dieser Also Prozess in Gang kommt. momentan ist es ja so, dass Trump jetzt zur Aussage unter Eid bereit ist, der diesem Comey vorwirft, eben, dass er ihm Lügen vorwirft. Und ich habe keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen wird. Ja, selbst wenn Trump vereidigt wird, lügt er halt trotzdem. Also, keine Ahnung, der macht doch sowieso, was er will, als ob das der Meineid jetzt dann sein Problem ist. Ja, natürlich. Wie gesagt, keine Ahnung, bleiben wir weiter gespannt, aber so kann es in den nächsten 4 Jahren nicht weitergehen. Also Das ist wirklich, wirklich irgendwas muss krass, sich da ja. ändern, weil wenn du das 4 Jahre noch hast, dann ist Amerika wirklich isoliert, wirtschaftlich am Ende, politisch am Ende, gut, ist ja sowieso schon am Ende, Ja. gesellschaftlich komplett am Ende. Die liberalen Bundesstaaten überlegen sich abzuspalten und das ist für Amerika ist das eigentlich eine Sauerei. Das ist ein Skandal, ist das, wenn du dir mal überlegst, wir erleben eigentlich Historisches. Also, ich weiß nicht, meine Kinder werden später mal in der Schulzeit diese Ära Trump sich anschauen und werden sich denken, so, was war da mit Amerika los? Was ist da einfach passiert? Also, ich meine, das ist ja wirklich absurd, was der Mann da abzieht. Und er ist aus dem Ah ja. Klimaabkommen Oh, ausgetreten. was donnert's gerade heftig? Oh, Echt? jetzt geht die Welt unter. Zieht ein kleines Gewitter bei uns Ich hab auf. Angst. Oder nur bei dir im Zimmer? Meinst du, wir sollen eine kleine Pause machen und ich nehme dich ein bisschen in den Arm und tröste dich? Ja, das kannst du auch. Ich bin dafür, dass ich mir jetzt mal so ein mobiles Mikrofon kaufe, weil ich dann während der Aufnahme auch rumlaufen kann. Dass du mal Und dann kurz hier kann ich, rüberkommen kannst und eben mich kann ich mal kurz belästigen hier zu kannst. dir rüberkommen, kann dir kurz deinen Eierkopf streicheln. So ganz. Bitte mach's nicht einfach. Bitte mach's nicht. Ich komme nachher zu dir. Wir machen das nachher, ja, Kein genau. Problem, ganz genau in aller Zweisamkeit. Machen uns eine schöne Flasche Rotwein auf, machen Smooth Jazz. Genau, und dann wird der Nippel liebkost. Oh yeah, ich freue mich drauf. Aber wenn du das nachher durchziehen möchtest, dann muss ich meine Nippel noch schön säuberlich rasieren. Rasier die mal, ja, ich mag das nicht, wenn ich Haare im Mund habe. Alles klar, Moment. Ach gut, dann habe ich schon was für Jetzt nachher. nicht während der Aufzeichnung bitte die Ach Nippel so. rasieren. Diese Okay. Vibration des elektrischen Rasierers oder die Nee, ich habe ja keinen Schere. elektrischen Rasierer. Ich mache das ja noch ganz Ach oldschool. so. Kannst bestimmt für deinen Nippel auch so einen Nasenhaarrasierer nehmen, denk so. Jedes einzelne Haar so. So Einmal, auszupfen, so. ja. Oder Geil. eine Pinzette einfach so. Oder Geil, ja doch. waxen. Dann reißt du den Nippel direkt mit ab. Wo, ganz ehrlich, wofür braucht ein Typ überhaupt Nippel? Ich weiß Wofür? es auch nicht. Also, und dann wieder die nächste Frage. Warum ist es legitim, wenn ich oben ohne rumlaufe und keiner würdigt mich auch nur eines Blickes? Na gut, Ja. abgesehen von zwei, drei, die sagen, dass ich zu fett bin. Aber wenn eine Frau oben ohne rumläuft, dann ist es gleich Skandal und alle Typen, boah, geil. Da, ich glaube, da haben wir letztens schon mal kurz drüber gesprochen, aber Ja. es ist halt einfach der weibliche Nippel, auch wenn er vielleicht in manchen Umständen kleiner sein sollte als deiner, ist einfach von der Gesellschaft sexualisiert worden und hat den Stempel bekommen, boah, sekundäres Geschlechtsorgan. Und bei dir ist es halt einfach nur ein gut gebauter Typ, der halt kein Shirt anhat und es ist scheißegal. Ja, ich meine, aber es ist genau das Gleiche. Es ist eine Brust mit einem Nippel drauf. Und je nachdem, wie viel Fettanteil man hat, ist die Brust auch größer oder kleiner. Bei Mann wie bei Hast du recht, Frau. ja. Ja, und Und auch, also gibt auch ich verstehe unterschiedliche nicht. Farben. Es gibt ja so Leute, die haben so helle. Ja. Und ich verstehe einfach nicht, wo dieser Unterschied ist, dass wenn sich meine, oder dass wenn sich eine Freundin von mir nackig auszieht, dass da auf die Brüste, boah, geil. Und wenn ich nebendran liege, dann ist es, naja, es ist halt ein Typ. Wobei es genau das gleiche Objekt ist. Fühlst du dich quasi unbegehrt in der Gesellschaft? Würdest du gern ein bisschen Stecken da die offener begehrt Illuminaten werden? dahinter? Ist das Also ich. alles Gottes Plan? Es ist ein kleiner Müssen wir Schrei jetzt nach in die Liebe von Kirche? dir auf jeden Fall gerade, finde ich. Müssen wir in die Kirche eintreten und unsere Sünden beichten? Ja, übrigens, ich hatte mir überlegt, vielleicht den Titel der Folge irgendwie, ich weiß nicht, ich kam davon drauf, weil heute der gesegnete Sonntag ist, dass wir es vielleicht gesegneter Sonntag nennen, die Episode. Weil wir waren ja auch beide heute in der Kirche heute Morgen. Was? Also ich war heute Morgen wieder beichten. Ja, stimmt, ich war auch beichten. Ich habe dem Bier meine Seele ausgeschüttet. Ja, weil wir beide sind ja auch streng gläubige Katholiken. Also muss man auch einfach mal sagen. Nee, ich Und sag schon immer, dass die heilige Dreieinigkeit für mich ist ein zentraler Bestandteil in meinem Leben. ja, ich sehe das auch. Also du eiferst eigentlich den ganzen Tag dem Herrgott nach. Ja, indem Ja. ich mich selbst Du als sein geißelst dich Ebenbild mit betrachte Alkohol. und versuche so zu leben, wie er gelebt hätte, wenn er im 21. Jahrhundert die Möglichkeit gehabt, gelebt What hätte. would Jesus do? What would Ja, Jesus what would do? Jesus do? Und ich sag, wenn Jesus heute leben würde, es wäre irgendein abgesiffter Crackpenner, der Dann irgendwo würde er am unter einer Marktplatz Brücke. leben, ja. Ja. Vermutlich. Ja, heute werden die Leute ausgelacht, wenn sie in der Fußgängerzone rumlaufen und von Visionen erzählen oder sagen, dass sie auf Wasser laufen können. Eben, eben. Aber gut. Kirchenkritik könnten wir auch vielleicht mal in der Folge ein bisschen ausführlicher Ganz ehrlich, besprechen. ich möchte der Kirche in unserem Podcast eigentlich nicht zu viel Raum Aber einwenden, ich würde einfach. sagen, dass wir heute auf jeden Fall die Folge dann mal dem Herrgott widmen, auf jeden Ja, das Fall. bin, da bin ich d'accord. Eine Ich kleine finde, Opfergabe. das ist wichtig, aber wichtig ist auch, dass wir es auch diesem christlichen Gott widmen und unter keinem Umständen nach diesem Ja. komischen muslimischen Allah. Nee, das Ist machen ja wir auch gerade nicht. Und auch nicht Ramadan. Buddha oder so, Nee, weil nee, der nee. ist eh wohl genährt, der braucht keine Opfergaben Eben, mehr. eben. Finde ich auch unangemessen. Also wir sind hier im christlichen Abendland und dann wird auch wenn schon dem Katholizismus was Ganz genau. geopfert Lass und mal nicht diesem irgendwie unserem neumodischen Blog. Islam. Welcher Bischof ist denn für uns zuständig? Benni, erwartest du darauf jetzt wirklich von mir eine kompetente Antwort? Ich kann dir leider Ich habe gerade, keine nee, Antwort nee, nee, geben. ich habe gerade für mich selbst überlegt. Lass doch mal dem eine Mail schreiben und lass mal fragen, wie viel Minusjahre wir in der Hölle bekommen, wenn wir unsere Podcast-Folge jetzt dem Herrgott widmen. Ja, das ist die Ablassfolge oder Ganz so. genau. Hast du irgendwas zu beichten gerade so momentan oder bist du reinen Ja, Gewissens? doch, doch, ich beichte, ich habe in letzter Zeit immer so ein Verlangen. Das ist so ein Verlangen nach Wasser. Und ich trinke Wasser und ich trinke Wasser und es wird einfach nicht gestillt. Und Ich ich kann sinke einfach des nicht aufhören, weil Dursts. ich, nein, mach mir nicht mein Gag kaputt. Und ich habe das Gefühl, ich muss so viel Wasser trinken. Und irgendwann kommt dieser Punkt, dann verschwindet dieses Begehren und dann fühle ich mich schlecht und benutzt. Und ich weiß, es ist nur mein eigener sündiger Geist, der mich dieses Wasser missbrauchen lässt. Ja, Tom, ich missbrauche Wasser. Okay, also ich sag doch, die Sünde des Dursts. Also ich würde sagen, du trinkst jetzt einfach mal 2 Wochen nicht und dann noch 12 Ave Maria und dann ist auch gut. Alles klar, finde ich gut. Ego te absolvum. Gut, genug Darauf habe ich erstmal einen Kirchenkram. Schluck getrunken. Ja, trinken. Na, ich hab dir doch verboten. Wenn ich das noch einmal sehe, dann komme ich rüber und geißel dich. Oh, Dann es müssen hat wir wieder die so eine Sendung sexuelle beenden. Komponente hier. Ja, ich bin zu dich ans Bett und lass dich ausdörren. 2 Wochen Geil. lang, dann siehst du aus wie so eine Trockentomate. Das ist so eine kleine verschrumpelte Tomate, Genau. ausgezuzelt. Richtig, genau so siehst du dann aus. Ich freue mich drauf. Die Bilder von unserem kleinen Sozialexperiment findet ihr dann übrigens auf Facebook. Wir teilen da keine, ich weiß nicht, Nicht? Pornobilder von uns, wie ich dich am Bett festzurre. Naja, das hat ja bei uns nichts Pornografisches. Bei uns geht es ja mehr um Demütigung. Das stimmt allerdings. Also Also, sexuell ist das wirklich, das ist einfach nur nee. Machtausübung Jo. innerhalb der WG-Hierarchie. Ja, Das ist das Problem, wenn zwei Tyrannen in der WG wohnen. also ich sehe neben mir, sehe ich keinen Tyrannen in der Wohnung. Ja. Die Schreckensherrschaft im Haus wird ja auch jetzt wieder fortgeführt. Also Benny Ganz und ich haben genau. beschlossen, dass wir im Haus jetzt wieder. Also wir wohnen ja auch im obersten Stockwerk. Von daher Und wir haben wir haben auch. eigentlich zu unseren Nachbarn, lass mich ganz kurz da mich einschalten, wir haben zu unseren Nachbarn so ein ambivalentes Verhältnis. Also wir sind für das komplette Haus, sind wir so die WG-Postbox. Also Ja, wir inzwischen sind der klingeln DHL-Boten. die DHL-Boten klingeln auch gar nicht mehr bei den Nachbarn, sondern die geben es gleich bei uns ab. Weil sie Da sind wir wissen, auch der gute Nachbar irgendwo so, ne? ganz Also. genau. Aber gleichzeitig haben wir halt für uns beschlossen, dass wir in diese Hausgemeinschaft nicht reinpassen. Dass wir uns da separieren wollen und mit den Leuten eigentlich alle gar nichts zu tun haben wollen. Ich finde, das Und funktioniert auch eigentlich ganz gut. das funktioniert eigentlich ganz gut. Das Problem war, dass wir letztes Jahr für ein soziales Event haben wir bei einem Nachbarn geklingelt und gefragt, ob wir für ein paar Stunden einen Stuhl ausleihen können. Und liebe Zuhörer oder liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder welchem Geschlecht ihr euch auch verbunden fühlt, wir müssen jetzt Was ist schon hier. wieder los mit der Gender-Debatte Ja, mit man dir? muss ja Jede hier Woche ordentlich fängst du mit dem gendern. Scheiß an. Ja, es ist ja auch ein zentraler Bestandteil unserer Kultur inzwischen. Bist Nein, auch das einfach nur abhängig davon mittlerweile. Läufst auch auf der klingelt. Straße rum und beleidigst Leute, Ja, die zu Recht. nicht gendern. Ja, nein, zurück zum Thema. Liebe Zuhörer, begeht bitte niemals den Fehler, dass ihr bei Nachbarn klingelt und euch irgendwas ausleihen wollt. Ja. Ich finde, Seitdem man grüßen sollte sie einfach uns in so einer nämlich. Koexistenz leben. Einfach, man Jo. redet nicht miteinander, man ist so nebeneinander da und gut ist. So quasi gegenseitige Nicht-Anerkennung. Ja, ich halte da nicht viel von irgendwie auch bei den Nachbarn zu sitzen, mit denen ein Glas Wein zu schlürfen. Früher oder Nee, nee, später nee. kriegt man immer Streit mit den Nachbarn. Ist so. Eben. Don't fuck Deswegen the company. am besten gleich von vornherein einen Schlag ins Gesicht und dann wissen sie, okay, mit dem nicht. Bei uns wird dann halt eher mit lauter Musik regiert. Ja, da, wobei eigentlich gar nicht mal so, also. Nee, mittlerweile haben wir uns ja auch da dran gehalten, also machen wir ja auch nicht mehr. Nein, man muss dazu Wir sagen, klingeln es jetzt gab. halt nachts ab und zu mal. Nein, man muss dazu sagen, es war ein einmaliger Ausrutscher, dass die Musik in diesem Haus hier etwas zu laut war. Fanden andere Parteien nicht ganz so toll. Gut, aber ich glaube, das ist jetzt auch nichts Besonderes. Also ich denke, das kommt in jedem zweiten Wohnhaus mal vor, dass dann eine Nachbar sagt, dass der andere zu laut Musik hört. Ja, natürlich. Also, das sind ja die ganz normalen Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und da wünsche ich mir einfach mal wieder eine Liberalisierung des Waffengesetzes, weil dann kann man einfach Ja? direkt das Arschloch erschießen, wenn er zu Ja? laut Musik hört. Vor allem, weil du ihn zuerst noch in deine Wohnung bittest und dann, Ja. sobald er die Schwelle übertritt, knallst du ihn ab und sagst, nö, Du der wollte lädst hier ihn ein und einbrechen. fragst ihn, ob er dir mal tolle Musik zeigen kann. Und dann knallst du Richtig. die Sau ab. Richtig. Nee, ich finde, das ist eine sinnvolle Idee. Oder irgendwie, keine Ahnung, dass man in jedem Mehrfamilienhaus so eine kleine Zelle irgendwie einbaut, Ich finde wo auch, man das ist dann. Notwehr, wenn jemand schlechte Musik hört und die hört er total laut, ist es ja auch Körperverletzung auf jeden Fall. Vielleicht schon versuchter Mord. Ich sehe deinen Punkt, aber lass mich mal den Gedanken mit dieser Zelle weiter ausführen. Wenn du eben die Leute, die schlechte Musik zum Beispiel hören, dann in so eine Zelle bei Brot und Wasser einsperrst, ganz ehrlich, die Leute hören doch nie wieder Musik. Du heilst sie von ihrem Du willst sie Leiden. halt wieder konditionieren, die Menschen, ne? Ja, natürlich. Jedes Mal, wenn die Musik zu laut war, kommt die gesamte WG, keine Ahnung, für eine Woche in den Kerker. Wir sind ja diejenigen, die hier zu laut Musik hören im Nein, Haus. Das nein, heißt, im Prinzip wir bestrafst du ja dich stecken, nein, gerade nein, nein, nein. selbst. Wir stecken halt die anderen in den Kerker, weil sie nicht so laut Musik hören. Weiß sie nicht, unsere Musik hören. Ja, ganz genau. Immer wenn sie sich beschweren, wenn sie an der Tür klingeln, Ja. direkt reinzerren in die Wohnung und Lass direkt mal in die Wohnung hier verschleppen. so eine Art Aufzug bauen oder so einen kleinen Abzugsschacht und da dann die Leute, wo man die dann so reinschmeißen können und die dann so durch so ein Lüftungssystem dann Da irgendwie in die Zelle. werden sie so foltermethodenmäßig einfach 24 Stunden am Tag dann mit elektronischer Musik beschallt, bis sie es mögen. Alternativ kann ich mich auch einfach zu denen setzen. Und dann Und zeigst du fällig denen ihnen auch was aus deinen meinem komischen Leben. Nippel. Ich sag das auch Folter, wenn ich denen meinen Nippel ins Gesicht halte. Hier. Den ganzen Tag müssen sie sich anschauen. Ich halte sie dann fest und halte ihren Kopf so in die Richtung und du tanzt die ganze Zeit vor ihnen rum. Wulu, wulu, wulu. Ich sehe schon, dass dass dich mein Nippel irgendwie fasziniert. Ich zeige ihn dir nachher auf jeden Fall mal. Locker auf jeden Fall jetzt schon 5 Minuten Ja, eben. unsere Ich Episode schicke dir vielleicht gewidmet. auch noch mal ein Bild davon, also damit du was hast Habt ihr irgendwie. es gehört, liebe Hörer? Hat gesagt, nochmal. Ja, der hat er nämlich schon gemacht. Ja, ich gebe es zu, auch ich habe schon Nudes verschickt, und zwar von meinem Nippel, und das ging an meinen sehr geehrten Mitmoderator von diesem Podcast. Im Vorfeld dazu, ich habe Eigentlich halt müsst ihr die gefragt, Folge jetzt einfach wieder löschen, allein wegen dieser letzten nein, 30 Sekunden. ich sag, Jobs sind nebensächlich, braucht kein Mensch. Was hier rauskommt, ist die reine Wahrheit. Vielleicht kannst du auch einfach wirklich Geld dann als Aktmodell verdienen. Es kommt jetzt ja auch schon zum dritten Mal oder so auf, dass du ein Aktmodell werden willst. Das hast du jetzt wieder im Raum. Also anscheinend interessiert dich mein Körper und was ich mit meinem Körper so anfange. Also das Verdrehst mir scheint die dich, ganze Zeit die Worte. doch irgendwie zu beschäftigen, was ich so vorhabe. Ja, mach doch, was du willst, einfach mit deinem Boogie. Hast du ja. eigentlich das Thema Schulz an der JLU abgeschlossen? Ganz genau. Ich wollte dich gerade fragen, wir sind durch, oder? Ja, keine Ahnung, wir reden jetzt eh schon 20 Minuten über was anderes. Wie gesagt, er war hier, schöne Werte, keine Umsetzung. Ja, Ganz genau. eigentlich ganz nette Veranstaltung, aber jetzt auch nichts Cooler Typ. Besonderes. Cooler Typ. Ja, Schade, sympathisch auf dass es jeden nicht reicht. Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ist momentan, also meiner Meinung nach, der mit Abstand sympathischste Politiker, den die Bundesrepublik zu bieten hat. Das stimmt wohl, aber das würde ich auch mal unterschreiben einfach. Außer Also, Lindner, wie gesagt, noch. Das finde ich halt schon geil, dass der einfach Bilder ja. im Unterhemd macht. Also jetzt unabhängig von Parteipräferenz oder so, also meine Top 3 Politiker sind momentan wirklich Martin Schulz, Christian Lindner, Heiko Maas. Ja. Ja, wie gesagt, Der kann man sich Kubicki ist jetzt aber auch geil überstreiten. von der FDP. Also die FDP hat schon irgendwie so ein paar Rockstars auf jeden Fall in den Reihen. Dafür hat sie halt ein beschissenes Programm. Ja, Aber gut, ist das ja führt zu egal, haben wir weit. gerade gesagt. Ich würde jetzt auch nicht FDP wählen, aber gut. Führt zu weit. Ich möchte mit dir noch was anderes Ja, dann ansprechen. mach mal hinne. Okay, der dicke Amerikaner. Rat mal, wer es ist. Dicke Amerikaner. Ich weiß, dir fallen jetzt 250 Millionen Menschen ein, aber. Ja, ich wollte gerade sagen, 80% dieser Bevölkerung und die anderen 20% sind Latinos. Oder mal ein paar Chinesen leben da ja auch noch. Nee, erzähl, komm, hau raus, Es worum geht geht's? um George R. R. Martin. Okay, also den Game of Thrones Autor, ja. Ganz genau, der Autor von das Lied von Eis und Feuer. Und ich habe mich da jetzt mal ein bisschen informiert. 2011 ist sein letztes Buch rausgekommen. Moment. 2011 ist sein letztes Buch rausgekommen, nämlich, wo steht es denn? Hier, A Dance with Dragons. Es sollen noch zwei neue Bücher kommen, The Winds of Winter und A Dream of Spring. Okay, Und es er ist gehören die auch seit, alle zu dieser Game of die Thrones-Reihe. gehören, genau, dadurch wird dann die Game of Thrones Saga abgeschlossen. Im Raum steht jetzt gerüchteweise, ob man nicht noch ein achtes Buch macht, aber sieben sind bis jetzt geplant. Und an Und diesem sechs und sechsten sieben sind Buch, noch nicht draußen. an diesem sechsten Buch schreibt dieser Typ jetzt seit 2011. Ja. An sich kein Problem, weil ein gutes Buch dauert halt auch Jahre. Der stirbt halt auch bald, ne? Das Problem ist, George R. R. Martin ist 68. Und hat auch, glaube ich, halt nicht so den gesunden Lifestyle. Das ist halt auch so das Problem, Weil ne? er Amerikaner ist und naja, egal. Raucht er auch? Weißt du das? Keine Ja, Ahnung. bestimmt. Auf jeden Fall, was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wo ich so richtig sauer auf den Typ bin, ist, was er nämlich momentan abzieht. Das sechste Buch hätte ursprünglich, war geplant, dass es Anfang 2016 erscheint. Okay. Martin hat jegliche Deadline verpasst, mit der Begründung, er kann das Buch nicht weiterschreiben. Inzwischen sind die ganzen Blogs und so, wenn man sich da durchliest, so negativ gestimmt, dass es heißt, das Buch wird nie kommen und man soll lieber dankbar sein mit dem, was man bis jetzt hat. Und da persönlich geht er mir ein bisschen die Pumpe, weil es kann doch nicht sein, dass du, ich weiß nicht, ob du die Bücher gelesen hast. Nee, habe ich nicht. Ich habe nur die Serie mit dir Am geschaut Ende vom und fünften Buch werden alle Handlungsstränge aufgelassen und die sollen dann im sechsten Buch wieder zusammengeführt werden. Das heißt, wenn du nur die Bücher gelesen hast, stehst du nach dem fünften Buch da und denkst dir, what? Was ja, und passiert es hat jetzt? halt nicht irgend, also eigentlich hat nichts ein Ende, so wenn ich dich jetzt Ganz richtig genau. verstanden habe. Also du Und könntest damit dich nicht, also kannst damit ganz halt genau. abschließen. Es hat kein Ende. Und die Serie versucht jetzt gerade momentan, das zum Ende zu bringen. Und Weicht halt von den Büchern dann wahrscheinlich genau, auch die ab, weichen jetzt oder? inzwischen massiv ab. Allein schon aus dem Grund, weil die Serie jetzt ja die Bücher überholt hat. Ja. Aber was ich eine Frechheit finde, und das liegt wirklich am Autor, wenn man mal guckt, was der Typ seitdem publiziert hat, geht einem wirklich die Pumpe. Es gibt nämlich jetzt, das ist erschienen, ich habe mal geguckt, 2013 ist von George R. R. Martin ein Buch erschienen, der Heckenritter von Westeros, das Urteil der Sieben, ist die offizielle Vorgeschichte vom Lied Das Eis und Feuer. Hat er ein Buch rausgebracht mit 400 Seiten. Das heißt, 2013. dafür hatte er dann Zeit, ja? Dafür hatte er dann Zeit. 2015 ist ein Bildband erschienen von Westeros, die Welt von Eis und Feuer, wo man dann so ganz viele Karten und Bilder und Geschichten und so von und Grafiken und alles von George R. R. Martin, 350 Seiten. Auch Das heißt, da hat er schon wieder 800 Seiten irgendwie verpasst. 2015 ist erschienen das Lied des Eisdrachen von George R. R. Martin. Eine ganz andere Saga, die er aufgemacht und die jetzt gerade momentan weitergeschrieben wird. Hat auch, okay, die hat sogar nur 150 Seiten. Also quasi eine Kurzgeschichte. Und Ja. was jetzt am 1. Juni 2017 erschienen ist, ist A Knight of the Seven Kingdoms, Being the Adventures of Sir Duncan the Tall and His Squire Egg. Das ist das zweite Buch von diesem Prequel, das er 2013 veröffeffentlicht hat. Das Okay, also heißt, er hängt anstatt, quasi die Sachen vorne dran, anstatt jetzt mal das zu Ende zu bringen. ganz genau. Ja, meinst du, also keine Ahnung, klar, man kann da jetzt irgendwie Böswillen unterstellen, aber meinst du, es kann auch nicht einfach sein, dass er selber bei diesen komplexen Handlungssträngen nicht mehr durchblickt und selber nicht weiß, wie er das eigentlich zu Ende bringen will? Ja, Dass es eigentlich natürlich, eine ja klar. Schreibblockade hat? Das ist das Problem. Aber naja, im Hinblick darauf, der Mann lebt keine 50 Jahre mehr. Ja, nur dann muss er sich ja nicht mehr rechtfertigen, warum er es nicht fertig schreibt. Also wenn er nicht mehr lebt, dann ist es ja egal, ne? Ja, aber ich finde das, also ich finde diesen Zug, also das Problem ist ja, dass wenn du mehr Bücher vorne ran setzt, dass die ja dann auch Auswirkungen haben auf die kommenden Bücher. Naja, nee, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, und ich finde das auch ärgerlich. Man Und vor kennt das allem, ja, wenn auch Serien offen bleiben und werden dann abgesetzt oder so, das ist immer eine jo. blöde Sache. Und gerade bei gerade beim Lied von Eis und Feuer, was ja der neue Herr der Ringe-Teil eigentlich ist, ja, also die wir jetzt miterlebt haben in unserer Generation. Und ich finde es richtig schwach, dass es da einfach nicht weitergeht. Ja. Natürlich, Wie gesagt, ich klar, glaube, er die blickt da selber Herausforderung, einfach ja, nicht mehr durch natürlich. und hat eine Schreibblockade. Und ich persönlich bin kein Künstler, aber ich glaube, man kann das auch nicht erzwingen, dass es dann im Kopf weitergeht. Ich weiß nicht, ich sehe hier seine gesamten, ich habe mir hier seine gesamte Bibliografie offline und was er sonst gemacht hat, er schreibt hier noch andere Bücher weiter, er schreibt Meinst keine. du, dass das noch was kommt, oder bist du auch mittlerweile eher negativ gestimmt und abgefuckt? Also, klar, die Hoffnung ist da, aber ich glaube, ich habe mit der ganzen Serie eigentlich jetzt schon abgeschlossen. Also, mich interessiert es nicht mehr, sagen wir so. Ja, man wird dann als Kunde, Konsument, wie auch immer, auch irgendwann sauer, wie du ja sagst, und abgefuckt, weil. Ich weiß nicht, 5 Jahre später musst du dann auch keine Fortsetzung mehr lesen, weil Eben, dann bist du eben. auch nicht mehr drin, dann musst du es wieder von vorne lesen und Ich war ja ja, wirklich ein macht irgendwann keinen Spaß großer mehr. Fan davon und habe das mir gehypt und mir sie immer gleich original gekauft und Ja. angeguckt, ja, aber. Nee, so macht es wirklich keinen Spaß auch dann irgendwann. Ich meine, es soll ja Unterhaltung sein und nicht dich aufregen, wie gesagt, oder. Eben. Naja, Nur kurzer Einschub, das war meine Gedanken dazu. ja, wie sieht es denn aus? Hast du noch irgendwas, was du besprechen möchtest gerade, also was du daran anschließen willst? Ich hätte Du. vielleicht noch ein Thema, ich weiß nicht, das würde ich jetzt auch gar nicht so groß machen, deshalb können wir das vielleicht heute noch machen. Ich gucke gerade mal, wir haben jetzt gute 41 Minuten. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz mit dir über den Zustand in Großbritannien reden, weil du es auch vorhin schon kurz angeschnitten hast. Vielleicht 2, 3 Minuten. Ja, es waren ja Parlamentswahlen in Großbritannien von Donnerstag auf Freitag Nacht quasi. Und also am Donnerstag waren die, glaube ich, und dann die Ergebnisse kamen eben Genau, Freitag Nacht. Freitag früh kamen sie. Freitag früh, genau. Und es war ja auch, wie Martin Schulz gesagt hat, eine Klatsche für die Brexit-Befürworter, sprich in dem Fall Theresa May. Der Druck auf sie wird ja jetzt immer größer, dass sie keine gescheite Regierung bilden kann. Irgendwie Hanging Parliament heißt das, glaube ich, gerade bei den Briten. Und ja, was meinst du, wird sie zurücktreten oder macht sie da jetzt so weiter oder? Also es sind ja schon Neuwahlen im Gespräch. Also von dem Ja. her, keine Ahnung, was da passiert. Ich glaube, Also die wissen echt. selber nicht, was sie machen. Es wird, also das habe ich vorhin gelesen, es wird ja auch schon gefordert, dass der Boris Johnson jetzt irgendwie da übernehmen soll. Also die Bojo-Rufe werden größer. Stand da wirklich, auch bescheuerter Spitzname, Bojo. oder Bojo. Das klingt Hat irgendwie nach irgendwie so einer an wie so. schäbigen Mischung aus Mojo, Ich habe und irgendwie so eine Blowjob. schäbige Comicfigur im Kopf. Ich weiß auch nicht. Irgend sowas. Mein Räucherpistel. Mojo. Und ja, aber er hat wohl dann über Twitter verlaufen lassen, dass er hinter Theresa May steht und. Corbyn sagt halt, also der Labour-Parteiführer sagt halt, sie soll zurücktreten und ich glaube, das ist auch sehr spannend. Als ob die nicht schon genug zu tun hätten mit ihren komischen Brexit-Verhandlungen. Naja. Also ich behaupte, es gibt Neuwahlen, aber ganz ehrlich, Ja, im und Endeffekt glaube dann. ich, das Land sabotiert sich selbst politisch so, dass sie einfach im Endeffekt in der EU bleiben. Ja, und es ist ja sowieso absehbar, dass dieser Prozess sich wahrscheinlich wirklich Jahrzehnte hinziehen wird, also. Blöde Frage eigentlich. Die Brexit-Verhandlungen finden jetzt, also würden jetzt ja theoretisch stattfinden. Genau, die sind ja eigentlich, soweit ich weiß, auch schon am Laufen, so, also. Wollte, ja, also in Anfangszügen. May wollte sich ja mit den Neuwahlen ja die Mehrheit holen und dann mehr politische Macht an den Tisch zu bringen, irgendwie so. Ja, Die genau. Das Frage war eigentlich ist, ihr Wahl, deshalb hat sie die Wahlen vorgezogen, weil sie dachte, sie wird nochmal bestärkt und hat dann quasi auch im Unterhaus eine deutlichere Mehrheit und ganz genau, kann ihren harten Brexit-Kurs, den sie da immer einschlagen wollte, die deutlicher nachverfolgen. Frage, die ich mir stelle, wenn die Brexit-Verhandlungen nicht stattfinden, weil die jetzt irgendwie so, keine Ahnung, weil das Parlament irgendwie gelähmt ist, weil es jetzt Unabhängigkeitsreferenden gibt, was auch immer. Nehmen wir mal an, das passiert jetzt in den nächsten 2 Jahren. Das heißt, die Brexit-Verhandlungen finden einfach nicht statt. Du meinst ja, dass sie halt einfach ausgesetzt werden, aufgeschoben werden. Ganz genau. Ja. Was passiert dann 2019? Weil, Bei den nächsten Wahlen, oder was nee, meinst nee, du? der EU. Der Austrittsantrag wurde jetzt ja schon Offiziell übergeben an gestellt, Donald Tusk. genau. Und das heißt ja eigentlich, dass sie dann, wenn die Verhandlungen nicht stattfinden, bleiben sie dann drin? Fliegen sie dann raus? Was Ja, passiert ich dann? glaube, man kann sie ja nicht rausschmeißen, ne? Also es gibt ja keine so eine Genau. Klausel, dass man aus der EU gekickt werden kann. So. Und deshalb, glaube ich, wird sich das dann einfach so bürokratisch durchziehen, so ein Status Quo-Zustand. Also es bleibt dann halt so, wie es ist, irgendwie. Weißt du, was ich meine? Weil was willst du machen? Also sie sind ja dann nicht draußen, weil es nicht abgehandelt wird. Ich meine, da gehören ja auch einfach viele Prozesse dazu, die einfach bearbeitet werden müssen. Wenn du es einfach nicht machst, dann bleibt halt alles so, wie es ist. Ja, eben. Also deswegen. Aber sicherlich ist das auch kein Zustand, der wünschenswert ist, weil du bist ja halt trotzdem, sie sind ja nicht richtig drin, aber sind halt eben auch nicht draußen. Also bedeutet auch Naja, politisch es ist halt ja nicht so viel auch Tolles. Politisch wieder interessant, dass man die Entscheidung ist halt nun mal gefallen, demokratisch das. Ja, auch wenn es auch wieder auf Fake News begründet war und sonst was. Ich Ja, meine, da muss ich egal, auch aber die Leute sagen. haben dafür gestimmt. Also Ja. und jetzt im Hintergrund da jetzt irgendwie, also für mich klingt das Ganze jetzt momentan wieder nach so einem Rumwürsteln, dass man irgendwie doch in der EU bleibt, weil man, oh Wunder, man gemerkt hat, oh, Großbritannien, wenn es aus der EU raus ist, geht nicht ganz so gut mittelfristig. Ich meine, du Ja, siehst es ja natürlich. zum Beispiel, dass die Banken haben jetzt angefangen, die Mitarbeiter abzuziehen. Die Engländer sind überrascht. Oh, wer hätte es vorher gedacht? Ganz echt, das ist doch genauso, wie gesagt, ob du jetzt in die USA schaust und da die Trump-Wahl anguckst. Jeder Mensch, der ein bisschen gesunden Menschenverstand hat oder irgendwie einen Bildungsabschluss hat, der höher ist als der Grundschule, hätte dir ja sagen können, dass das eine dumme Idee war, der Brexit. Genauso wie es einen Vollidioten zu wählen wie Trump. Also, sorry, aber dieser Boris Johnson ist ja auch ein Vollidiot und dieser Theresa May ist auch ein Vollidiot. Sorry, du kannst da nicht sinnvoll den Brexit begründen. Das macht einfach keinen Sinn. Wie gesagt, ich finde dieses Ganze, also ich stimme dir total zu, aber es macht einfach, Ja, wahrscheinlich hast du schon irgendwie recht, dass sie das schon selber auch irgendwie wissen. ist Und ein man muss aber schaler ja Geschmack trotzdem im dann hinter Mund. dieser politischen Entscheidung ja stehen, weil sonst ist man nicht glaubwürdig und dann wurstelt man da so rum. Ich denke schon, dass es das irgendwie ist, ja. Ganz genau, aber halt, wie gesagt. So, okay, hätten wir das auch abgehakt. Bleibt auf Ich jeden Fall spannend. Also viele politische Baustellen gerade in der Welt. find's schwierig, ich find's verwirrend, ich verstehe es nicht. Ich fühle mich damit auch ein bisschen überfordert, wenn ich dazu was sagen soll, weil eigentlich sagst du, möchtest du sagen, Alter, sind die alle dumm? Ja, ich kann Ja. verstehen, wieso die Menschen das machen, aber es macht einfach keinen Sinn. Das ist genauso, was auch nochmal kommen wird, ob die USA nicht aus der NATO austreten. Ja. Du lachst, aber ich glaube, das wird nochmal ein ganz großer Konfliktherd Ja, werden. mittlerweile ist alles möglich. Also wie gesagt, schaut ihr das doch einfach mal dieses globale politische Bild an, was wir gerade haben. Sei es die Entwicklung in der Türkei, sei es Trump, sei es Ungarn, sei es die FPÖ in Österreich, sei es ja, Front National. Du kannst ja alle Länder mittlerweile aufzählen, wo du irgendwelche Strömungen hast, wo du dir als gesunder, gebildeter Mensch einfach nur an den Kopf greifst und denkst, was soll die Scheiße eigentlich? Seid ihr denn alle völlig bescheuert? Wie gesagt, ich finde es schwierig, mich dazu zu äußern, weil es irgendwie, Ja. keine Ahnung. Wie gesagt, mein einziger Gedanke ist momentan auch nur, seid ihr alle völlig bescheuert? Jo. Also ich kann da auch, weiß nicht, ich kann da auch keine Lösungsvorschläge entwickeln oder sonst was. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist für mich schwer nachvollziehbar. Und ich meine, ich sag mal, du bist von deinem Habitus her oder von deiner akademischen Ausbildung her eher dazu in der Lage, die Prozesse zu analysieren und eine Bewertung zu finden, wie jemand, der die akademische Ausbildung nicht durchlaufen hat. Aber Also ich glaube, das jetzt ist auch unabhängig. nicht die Ebene, auf der du das untersuchen kannst. Also ich glaube, du kannst ja nicht so ein Phänomen wie Trump, was ja einfach keinen Sinn macht, irgendwie analysieren großartig. Also, Ja gut, aber weißt du, dann, wenn du das als Anhieb nimmst, dann würdigst du ja den Status von jeglicher psychologischen und sozialwissenschaftlichen Forschung herab. Weißt du, das nee, ist aber das ich sag halt, Problem. es ist halt schwierig mit griffigen Argumenten, das irgendwie zu untersuchen, weil er hat ja auch mit Lügen und mit falschen Argumenten gewonnen, weißt du? Und wenn die Menschen aufgrund dessen dann gewählt haben, dann ist das das Ergebnis. Aber du kannst ja jetzt nicht sagen, hey, er hat das gemacht, wegen dem und dem Argument. Na, Ja, weißt du, was ich meine? ich Das weiß, ist. da habe ich im Spiegel, das war vor 1, 2 Monaten, habe ich mal ein recht interessantes Interview gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Dude hieß, das war irgendein Philosoph. Und der meinte, naja, dass wir jetzt, das, was wir jetzt erleben, das hatten wir eigentlich schon mal. Nämlich, das war dann im Mittelalter, gab's, war ja die vorherrschende Meinung, die Religion und die Erde ist eine Scheibe und so weiter und so fort. Und dann kam irgendwann die Wissenschaft. Und dadurch hast du dann Fakten geschaffen, mit denen du die Mythologie bzw. die Religion widerlegen hast können. Und quasi, wenn du gesagt hast, nein, die Erde ist keine Scheibe, sie ist rund, du hast es bewiesen und es ist ein Fakt. Aber Punkt. du kannst ja mit Beweisen und Fakten Trump zum Beispiel nicht entgegnen, Ganz weil er genau. der einfach Und ja jetzt, überhaupt genau. keine Und jetzt sind wir Reflexionskraft hat. an der nächsten Phase und wir haben einfach noch keine Instrumente, um die Fake News, um die Lügen, die vor oder die es in der Politik gibt, eben zu entlarven. Haben wir nicht. Ja, natürlich, Und deswegen doch, zum tun wir uns Beispiel, also da zu entlarven schon, aber er wird halt dadurch nicht einsichtig. ganz Zum, genau. wenn du Da dir zum tun wir uns Beispiel ja momentan anschaust, schwer. Comey kann vor diesem Ausschuss beweisen, was er möchte, wenn Trump sagt, nee, du lügst, dann, also, ne? Obwohl es halt bewiesen ist, er sagt ja einfach, was er möchte. Eben, da gibt es noch keine Ich kann Instrumente, mich um dagegen auch jetzt vorzugehen. den ganzen Abend vor dich stellen und sagen, nee, der Mensch wurde von Gott geschaffen. Es gibt keine Evolution, so, und dann kannst du ja sagen, was du willst, wenn ich das einfach die ganze Zeit sage, dann änderst du ja nicht meine Meinung. So. Abgesehen, dass ich dann irgendwann anfange, keine Ahnung, dich vielleicht mit so einem Eimer Wasser abzuspritzen, damit du vielleicht mal wieder auf den Boden kommst. Also vielleicht sollte man es machen. Keine Ahnung, vielleicht Ich sollte man weiß den nicht, Trump ja, einmal. vielleicht ihm einfach auch mal wirklich auf den Kopf hauen. Vielleicht renkt sich dann wieder irgendwas Jo. ein oder. Oder vielleicht hatte er seine Mami nicht lieb oder Mami hatte ihn nicht lieb, keine Ahnung. Sigmund Ja, Freud lacht meistens liegt gerade es im irgendwo in Grab, der aber Kindheit. ja, natürlich, also. So, ich schaue gerade auf die Uhr. Ich bin träge, ich bin müde. Bist träge. Oh, was ist er träge? Ja. Ja gut, dann komme ich jetzt noch schnell rüber, zeig dir noch meinen Nippel, kraul Ja, dich noch das ein regeln bisschen. wir dann aber außerhalb der Öffentlichkeit, oder? Wollen wir Ja, vielleicht ganz erst kurz genau. abmoderieren? Deswegen, ihr Lieben, wir haben jetzt noch ein Date. Machen es uns jetzt kuschelig, gemütlich Ganz bei den genau. Temperaturen, unsere schweißnassen Körper aneinander Oh reiben yeah, ich freue mich drauf. und lassen Und diesen, worauf ja. ich mich aber noch mehr freue, ist darauf, wenn ihr in 2 Wochen wieder reinschaltet. Genau. Genießt den schönen, gesegneten Sonntag noch und lasst den Abend ausklingen. Macht's gut und bis in 2 Wochen. Ciao, ciao. Tschüss.